eigenständige und schwere Erkrankung, die sich auf alle Bereiche des Lebens auswirken kann. Das charakteristischste Merkmal von Depressionen ist der völlige Verlust von Interesse und Freude. I'm gonna go.